also steck ihn mir auch nicht in den Mund. Die armen Kinder, sie sind alle todkrank. Alle außer einer, er war schlau. Sein Name ist Frank. Kleber lecken ist nicht so toll. Also steck ihn dir auch nicht in den Mund. Die armen Kinder, sie tun mir ja so leid. Sie hatten nicht mehr genug Zeit, um zu verstehen, dass Kleberlecken ist nicht so toll. Kleberlecken ist nicht so toll, wie alle denken. Kleberlecken ist nicht gesund. Also steck ihn dir auch nicht in den Mund. Eines Tages traf Bernd auf Frank im Zug. Auch er war grad auf Kleberleckenzug. Er sagte, Kleberlecken ist nicht so toll. Kleberlecken ist nicht so toll, wie alle denken. Kleberlecken ist nicht gesund. Also steck ihn auch nicht in den Mund. Kleberlecken ist nicht so toll. Toll, wie alle denken. Kleberlecken ist nicht gesund. Also steck ihn dir auch nicht in den Mund. Bernd schließ den Kleber ein im Schrank. Das brachte ihn beinahe um den Verstand. Die ganze Klebersache war für ihn ein Schock. Er hatte einfach keinen Bock mehr auf. Kleberlecken ist nicht so toll. Kleberlecken ist nicht so toll, wie alle denken. Kleberlecken ist nicht gesund. Also steck ihn dir auch nicht in den Mund. Kleberlecken ist nicht so toll. Kleberlecken ist nicht so toll, wie alle denken. Kleberlecken ist nicht gesund, also steck ihn dir auch nicht in den Mund.